Bei alledem erfolgt die österreichische Kriegserklärung an Russland erst nach einer für Deutschland sehr peinlichen Wartezeit am 6. August. Italien aber teilt seine am 31. Juli beschlossene Neutralität am 4. August amtlich in Paris mit. Mit Recht sprechen die Franzosen ihren bewegten Dank aus, denn nun können sie ihre Truppen aus dem Süden auf den westlichen Kriegsschauplatz führen. Entgegen den Berliner Hoffnungen bleibt auch Griechenland neutral. Bulgarien und die Türkei aber schließen am 2. August ein geheimes Bündnis mit Deutschland ab. Die beiden deutschen Mittelmeerschiffe, die mächtige Göben und die kleine Breslau, werden darum nach Konstantinopel dirigiert, wo sie trotz Verfolgung durch überlegene englisch-französische Streitkräfte einzutreffen vermögen. Trotz aller deutschen und österreichischen Bemühungen bleibt Rumänien, das noch 1913 das Bündnis erneuert hatte, neutral. Auch Schweden kann sich nicht zum Krieg gegen Russland entschließen. Wohl aber greift Japan an der Seite der Entente am 19. August mit der ultimativen Forderung auf Auslieferung Kyaushus in den Krieg ein. Das japanische Ultimatum entspricht dem Wortlaut des deutsch-russisch-französischen von Shimonoseki. Nach der Ablehnung durch Deutschland erfolgt am 23. August die Kriegserklärung. Der Entente ist es im Verlauf des Völkerringens gelungen, 1917 Amerika und mit dessen Hilfe China und Brasilien zum Eintritt in den Krieg zu veranlassen. Schon 1916 gesellte sich Portugal den Feinden bei, Griechenland ist dazu 1917 nach schwerstem Druck gezwungen worden. Die bitterste Enttäuschung für Deutschland aber wurde das Verhalten Italiens und Rumäniens. Zunächst ist Deutschland bloß auf den einen Bundesgenossen Österreich-Ungarn gestützt, der trotz seiner starken Bevölkerungszahl nur 51 Divisionen besitzt, die ungeachtet aller Bemühungen des energischen Konrad mit Geschützen und Maschinengewehren ganz unzureichend ausgerüstet sind. Doch unter dem Eindruck der ungeheuren Gefahr offenbart sich eine gewaltige Hingabe aller Teile der deutschen Bevölkerung an das Vaterland, die bei einer parteipolitischen Zersplitterung des Vorkriegsdeutschland niemand erwartet hätte. Die Mobilmachung vollzieht sich musterhaft, eine ungeheure Zahl von Freiwilligen strömt zu den Waffen. Am 4. August entschließt sich der Deutsche Reichstag einmütig zur Verteidigung des bedrängten Vaterlandes und der deutsche Kaiser erklärt, hingerissen zu einer wuchtigen Rede: Uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche. Und zum Zeichen dessen, dass sie entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede zusammenzuhalten mit mir durch dick und dünn, durch Not und Tod, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir dies in die Hand zu geloben. Zweifellos eine Kundgebung höchsten Ernstes und unerschütterlich scheinender Willenskraft. Weiß die Reichsregierung, den Geist dieses 4. August lebendig zu erhalten, tritt sie jeden nieder, der zur Schwäche treibt. Weiß sie, die geheimnisvollen Kräfte der Nation zu entfalten, dann muss sich dieses Deutschland aus dem Toben des fürchterlichsten Krieges einen ehrenvollen Weg zu Freiheit und Frieden bahnen. Dass es anders kam, ist die schwerste Anklage gegen den Reichstag und Parteien und den Verrat der Marxisten, aber auch gegen die Unfähigkeit und mangelnde Tatkraft der deutschen Regierung. Nach 43 Jahren eines durch Deutschlands Bemühungen erhaltenen Friedens tritt der Kontinent zum größten Waffengange und zu der größten Erschütterung an, die er durch Menschenhand je erfahren, mit den größten Heeresmassen, die jemals für eine Entscheidung aufgeboten wurden. Die Armeen von 27 Nationen werden sich in den podolischen und polnischen Gefilden auf dem französischen und später dem türkischen und italienischen Kriegsschauplatz entfalten, um die Machtstellung Deutschlands zu brechen, das sich über 4 Jahre lang als unbezwungene Festung gegen die Heere aller Erdteile, weiße, gelbe, schwarze und braune Truppen zu verteidigen weiß und unter unsäglichen Opfern und ungemessenen Leiden eine höchste militärische Bewährung durchsteht. Leider aber, und dies wird entscheidend, nicht zugleich auch eine politische. In den goldenen Sommertagen von 1914 zieht eine deutsche Jugend voll Begeisterung ins Feld, aus allen Gauen des deutschen Vaterlandes, zahllose von ihnen dem Tod entgegen. Aber die Wiederkehrenden haben nach bittersten Erfahrungen den Weg in eine Zukunft gefunden, die glücklicher sein muss als die vergangene Zeit. Von dieser Warte aus gesehen ist das edle Blut des Volkes nicht sinnlos geflossen. Die Tage des Grauens, welche die Einzelnen erlebt und die für manchen der letzte Lebenseindruck gewesen, waren nicht vergebens. Mit mathematischer Pünktlichkeit vollzogen, ist die deutsche Mobilmachung in 5 Tagen vollendet. 15 Tage nach der Verlautbarung stehen 8 deutsche Heere in den ihnen angewiesenen Räume. Um Aachen die 1. Armee unter Generaloberst von Kluck mit 6 Armeekorps und einem Reiterkorps, um Malmedy die 2. unter Generaloberst von Bülow mit 6 Korps und einem Reiterkorps, die 3. bei St. Veit unter Generaloberst Freiherr von Hausen mit 4 Korps, die 4. um Prüm unter Generaloberst Albrecht von Wittenberg mit 5 Korps, die 5. um Trier unter dem Kronprinzen Wilhelm mit 5 Korps und einem Reiterkorps, die 6. zwischen Metz und den Vogesen unter dem bayerischen Kronprinzen Ruprecht mit 6 Korps und einem Reiterkorps, die 7. um Straßburg mit 3 Korps unter Generaloberst von Heringen, die 8. als einzige Ostarmee unter Generaloberst von Prittwitz und Gaffron mit 4 Korps, 4 Divisionen, 2 Landwehrbrigaden und einer Kavalleriedivision. Der Kaiser und Generaloberst von Moltke mit seinem Stabe bilden die oberste Heeresleitung. Generalstabschef ist ein Neffe des alten Moltke, zu dieser Zeit bereits ein kränklicher Mann, dazu spiritistischen Bestrebungen zugetan, zaghaft, im Innersten nicht an den Erfolg der deutschen Waffen glaubend. Die einzelnen deutschen Armeen werden leider nicht zu Heeresgruppen zusammengefasst. Der deutsche Aufmarsch ist nach den Grundsätzen des Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen erfolgt, der als 80-Jähriger 1913 gestorben war. Schlieffen wollte mit verhältnismäßig schwachen linken Flügel französische Kräfte binden, mit starken rechten aber durch Belgien und Nordfrankreich ausschwenken und immer in engem Anschluss an Nordsee und Kanal den Gegner schließlich an Paris vorbei umfassen. Zwischen Rhein, Jura und Vogesen aber sollten die Franzosen von Paris abgedrängt der Vernichtung verfallen. Der rechte Flügel sollte allein ein Drittel der 33 zum Angriff angesetzten Armeekorps umfassen. Moltke aber hat diesen Plan verwässert, indem er die 6. und 7. Armee zu stark machte.